Lichter aus, flüstern und Erden, wir blicken uns, klären deine Haut, so nah fühlt sich so gut an, brennende Wünsche, ich kann nicht mehr. Du sagst, es ist schlecht, doch niemand sieht. Zwei Seelen verborgen am selben Ort. Verbotene Berührung, die Kontrolle bricht. Einmal mehr und dann vergessen. Geheime Geheimnisse in der Ecke der Bar. Verlorene Träume, die sich nicht vermeiden lassen. Und getreue Momente, die spielen uns zu so liegen. Reprimierte Wünsche, ohne entkommen zu wollen. Druck in der Luft, tiefer Silence bricht beim Vorübergehen. Der flüchtige Kontakt deiner Hand auf meiner Haut. Die Flamme entfacht, schwer zu stoppen. Geheime Geheimnisse in der Ecke der Bar. Verlorene Träume, die sich nicht vermeiden lassen. Und getreue Momente, die spielen und Fuß und liegen. Reprimierte Wünsche, ohne entkommen zu wollen. In der Ecke der Bar. Verlorene Träume, die sich nicht vermeiden lassen. Und getreue Momente, die spielen, um zu sündigen. Raffinierte Wünsche, ohne entkommen zu wollen. Bei deiner Lippen zittern, Druck in der Luft. Tiefer Silence bricht beim Vorübergehen. Der flüchtige Kontakt deiner Hand auf meiner Haut. Die Flamme entfacht, schwer zu stoppen. Geheime Geheimnisse in der Ecke. Reprimierte Wünsche, ohne entkommen zu wollen. Deine Lippen zittern, Druck in der Luft. Tiefer Silence bricht beim Vorübergehen. Der flüchtige Kontakt deiner Hand auf meiner Haut. Die Flamme entfacht, schwer zu stoppen. Doch Flamme entfacht, schwer zu stoppen. Geheime Geheimnisse in der Ecke der Bar. Verlorene Träume, die sich nicht vermeiden lassen. Getreue Momente, die spielen, um zu verlieren. Reprimierte Wünsche, ohne entkommen zu wollen. Latentes Risiko bringt uns zum Vibrieren. Versuchung, nah, schwer zu stoppen. In deinen Armen finde ich meinen Frieden. Doch du entfernst dich, mein Unheil beginnt. Zittern, Druck in der Luft, tiefer Silence bricht beim Vorübergehen. Der flüchtige Kontakt deiner Hand auf meiner Haut. Die Flamme entfacht, schwer zu stoppen. Geheime Geheimnisse in der Ecke der Bar. Verlorene Träume, die sich nicht vermeiden lassen. Und getreue Momente, die spielen, um zu sündigen. Rettende Wünsche, ich kann nicht mehr. Jede Lippen zittern, Druck in der Luft, tiefer Silence bricht beim Vorübergehen. Der flüchtige Kontakt deiner Hand auf meiner Haut. Die Flamme entfacht, schwer zu stoppen. Geheime Geheimnisse in der Ecke der Bar. Verlorene Träume, die sich nicht vermeiden lassen. Um getreue Momente, die spielen, um zu sündigen. Reprimierte Wünsche, ohne entkommen zu wollen. Leichter aus, flüstern ohne Stimme. Wir blicken uns im Dunkeln an. Deine Haut so nah fühlt sich so gut an. Brennende Wünsche, ich kann nicht mehr. Lichter, doch niemand sieht zwei Seelen. Verborgen am selben Ort. Verbotene Berührung, die Kontrolle bricht. Einmal mehr und dann vergessen. Geheime Geheimnisse in der Ecke der Bar. Verlorene Träume, die sich nicht vermeiden lassen. Treue Momente, die spielen, um zu sündigen. Reprimierte Wünsche, ohne entkommen zu mehr. Geheimen und Geheimnisse in der Ecke der Bar. Verlorene Träume, die sich nicht vermeiden lassen. Ungetreue Momente, die spielen und versündigen. Wer fettes Risiko bringt uns zum Vibrieren. Versuchung nah, schwer zu stoppen. In deinen Augen finde ich meinen Frieden. Doch du entfernst dich, mein Unheil beginnt. Das Risiko bringt uns zum Vibrieren. Versuchung nah, schwer zu stoppen. In deinen Armen finde ich meinen Frieden. Doch du entfernst dich, mein Unheil beginnt. Deine Lippen zittern trocken in der Luft. Tiefer Silence bricht beim Vorübergehen. Der flüchtige Kontakt deiner Hand auf meiner Haut. Die Flamme entfacht, schwer zu stoppen. Geheime Geheimnisse in der Ecke der Bar. Verlorene Träume, die sich nicht vermeiden lassen. Ungetreue Momente, die spielen, um zu sündigen. Reprimierte Wünsche, ohne entkommen zu wollen. Dein tätes Risiko bringt uns zum Vibrieren. Versuchung nah, schnell zu stoppen. In deinen Haut so nah, fühlt sich so gut an. Brennende Wünsche, ich kann nicht mehr. Geheime Geheimnisse in der Ecke der Bar. Verlorene Träume, die sich nicht vermeiden lassen. Ungetreue Momente, die spielen, um zu sündigen. Reprimierte Wünsche, ohne entkommen zu wollen.